Erster, dies ist ein Lied. Es ist für den Chor. Zweiter, Jahwe, du warst gut zu deinem Land. Du hast Jakob geholfen. Dritter, du hast die Schuld deines Volkes weggenommen. Du hast alle ihre Fehler vergeben. Vierter, du warst nicht mehr böse. Dein großer Zorn war weg. Fünfter, Gott, hilf uns wieder. Sei nicht mehr böse auf uns. Sechster, willst du immer böse auf uns sein? Willst du auch auf unsere Kinder böse sein? Siebter, gib uns wieder Freude. Dann kann dein Volk sich über dich freuen. Achter, Jahwe, zeige uns deine Güte. Hilf uns und rette uns. Neunter, ich will hören, was Gott Jahwe sagt. Er spricht von Frieden. Er spricht zu seinem Volk. Er spricht zu denen, die ihm folgen. Zehnter, er hilft denen, die ihn ehren. Dann ist sein Ruhm in unserem Land. Elfte, Güte und Treue kommen zusammen. Was richtig ist und Frieden sind zusammen. Zwölfter, Treue kommt aus der Erde. Was richtig ist, kommt vom Himmel. Dreizehnter, Jahwe wird Gutes geben. Unser Land wird gute Früchte tragen. Vierzehnter, was richtig ist, geht vor ihm her. Es zeigt ihm den Weg.